Erster Josef geht zum Pharao. Er sagt, mein Vater und meine Brüder sind hier. Sie haben Schafe und Kühe. Sie kommen aus Kanaan. Sie sind jetzt in Gosen. Zweiter Josef bringt 5 seiner Brüder mit. Er zeigt sie dem Pharao. Dritter, der Pharao fragt Josefs Brüder, was macht ihr beruflich? Sie sagen, wir sind Hirten. Wir hüten Schafe. Unsere Väter waren auch Hirten. Vierter, sie sagen zum Pharao, wir sind hier, weil wir kein Gras für unsere Schafe haben. In Kanaan gibt es Hunger. Bitte, lass uns in Gosen wohnen. Fünfter, der Pharao sagt zu Josef, deine Familie soll in Gosen wohnen. Wenn gute Hirten dabei sind, sollen sie meine Tiere hüten. Der Pharao hört, dass Jakobs Familie da ist. Er sagt zu Josef, dein Vater und deine Brüder sind bei dir. Sechstes, Ägypten ist für dich da. Lass deinen Vater und deine Brüder im besten Teil des Landes wohnen. Siebter, Josef bringt seinen Vater Jakob zum Pharao. Jakob grüßt den Pharao. Er wünscht ihm Gutes. Achter, der Pharao fragt Jakob, wie alt bist du? Neunter, Jakob sagt zum Pharao, ich bin 130 Jahre alt. Mein Leben war schwer und kurz. Meine Väter wurden älter. Zehnter, Jakob wünscht dem Pharao Gutes. Dann geht er weg. Elfter, Josef gibt seinem Vater und seinen Brüdern Land. Es ist in Ägypten, in Gosen. Es ist das beste Land. Der Pharao hat es so gesagt. Zwölfter, Josef gibt seiner Familie Brot. Er gibt allen genug, auch den Kindern. Dreizehnter, es gab kein Brot im Land. Der Hunger war sehr schlimm. In Ägypten und Kanaan hatten die Menschen nichts mehr. Vierzehnter, Josef sammelt alles Geld ein. Die Menschen kaufen Getreide von ihm. Josef bringt das Geld zum Pharao. 15. Das Geld ist alle. Die Ägypter kommen zu Josef. Sie sagen, gib uns Brot. Wir sterben sonst. Wir haben kein Geld mehr. 16. Josef sagt, gebt mir eure Tiere. Dann gebe ich euch Brot. 17. Sie bringen ihre Tiere zu Josef. Josef gibt ihnen Brot für Pferde, Schafe, Kühe und Esel. Er gibt ihnen Brot für alle ihre Tiere. 18. Ein Jahr später kommen sie wieder. Sie sagen, Herr, wir haben kein Geld mehr. Unsere Tiere gehören dir. Wir haben nichts mehr, nur uns selbst und unser Land. 19. Sollen wir sterben? Und unser Land? Kauf uns und unser Land für Brot. Dann arbeiten wir für den Pharao. Gib uns Samen, damit wir säen können. Dann leben wir und unser Land wird nicht leer. 20. Josef kauft alles Land der Ägypter für den Pharao. Die Ägypter verkaufen ihr Land wegen des Hungers. So gehört das Land dem Pharao. 21. Josef macht die Menschen zu Dienern des Pharao. Das gilt für ganz Ägypten. 22. Nur das Land der Priester kauft er nicht. Die Priester bekommen Geld vom Pharao. Darum verkaufen sie ihr Land nicht. 23. Josef sagt zu den Menschen, ich habe euch und euer Land für den Pharao gekauft. Hier ist Samen. Ihr könnt jetzt säen. 24. Ihr müsst ein Fünftel der Ernte dem Pharao geben. 4/5 sind für euch. Damit könnt ihr säen, essen und eure Kinder ernähren. 25. Sie rufen, du hast uns gerettet. Wir wollen deine Diener sein, Herr. Wir wollen dem Pharao dienen. 26. Josef macht ein Gesetz. Die Ägypter müssen dem Pharao ein Fünftel der Ernte geben. Das Land der Priester gehört nicht dem Pharao. 27. Israel wohnt in Gosen, in Ägypten. Sie bleiben dort. Sie bekommen viele Kinder. Sie werden sehr viele Menschen. 28. Jakob lebt 17 Jahre in Ägypten. Er wird 147 Jahre alt. 29. Jakob ist alt und wird sterben. Er ruft Josef. Er sagt, wenn du mich liebst, schwöre mir. Begrabe mich nicht in Ägypten. 30. Ich möchte bei meinen Vätern liegen. Bring mich aus Ägypten. Begrabe mich dort. Josef sagt, ich mache das, was du willst. 31. Jakob sagt, schwöre es mir. Josef schwört es ihm. Jakob beugt sich am Bettende.